Transparenz für die Ohren. Guten Abend allerseits. Ich darf euch herzlich zu unserer letzten BUFO-Sprechstunde vor dem BPT in Würzburg begrüßen. Heute Abend haben wir auf dem Podium den Sekor, den Michael, den Marc, die Hermi und den Bernd, der allerdings gerade geschrieben hat, dass er noch ein bisschen weg ist. Gut, steigen wir gleich ein. Ich habe jetzt bei den Berichten anwesenden BUFOs noch von letzter Woche den Werbeblock für Antragsmumble drin gelassen, weil Christos noch nicht gesagt hat, ob es ein weiteres Antragsbesprechungsmumble gibt. Ich streich's dann raus, sobald ich die Rückmeldung habe. Ansonsten würde ich vorschlagen, starten wir gleich, dass die BUFOs mal erzählen, was sie erzählen möchten. Okay, ich habe im vergangenen Wochenende nicht viel gemacht. Ich habe nach wie vor so ein bisschen Urlaub. Ich bin zwar wieder da, arbeite die ganzen Sachen ab, aber war eben nicht unterwegs. Ich habe die üblichen Interviews für die Kandidatur zum Bundesparteitag gemacht, die Fragen beantwortet, die Kompass gestellt hat. Diese Woche sieht es so aus, dass ich glaube, inzwischen 4 Interviewanfragen wegen des Bundesparteitags habe. Das heißt, das mediale Interesse an der für die Piraten wichtigsten Veranstaltung im Jahr ist tatsächlich noch da. Ich habe im Augenblick keinen Überblick, wie viele Anmeldungen von Journalisten wir für den BPT tatsächlich haben, aber die Interviews im Vorfeld lassen zumindest zeigen zumindest, dass wir von den Medien nach wie vor sehr wohl beobachtet und wahrgenommen werden. Ansonsten war es das aus meiner Sicht schon. Wie gesagt, es ist im Augenblick noch relativ ruhig. Wir werden sehen, wie der Bundesparteitag dann wird. Gibt es jemanden von meinen Kollegen, der auch etwas erzählen möchte? Ich glaube, BIM wartet darauf, dass wir uns da selbst absprechen. Der BIM traut sich gar nicht mehr, euch einzeln abzufragen nach der Rüge durch den Bundesvorsitzenden. Okay, dann mache ich proaktiv einfach mal weiter. Wie schon in der Vorstandssitzung letzten Donnerstag erwähnt, war ich letzte Woche sehr intensiv unterwegs in Sachen Crowdfunding für den P-Shop/Wahlkampf-Shop, das wir sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Dafür nochmal einen großen, dicken Schmatzer und ein großes Dankeschön an alle Gliederungen und Mandatsträger und Piraten, die sich daran beteiligt haben. Ihr seid einfach super. Das ganze Ding wird jetzt umgesetzt werden und zum September können wir mit unserem Web2Print starten. Ansonsten habe ich mich heute noch irgendwie um eine kleine Überraschung für unsere Parteitagsgänger bemüht. Ich kann schon mal sagen, wir werden für eine kleine Erfrischung sorgen. Das klingt dir äußerst spannend. Marc, wenn du nichts haben solltest, erzähl ich ein bisschen. Möchtest du was zum BPT-Arguments erzählen? Nein, zu dem BPT-Arguments eigentlich nicht. Da habe ich leider keine Zeit gefunden, mich eingehend damit zu beschäftigen, wie mit vielen anderen Dingen leider auch nicht, weil der Bundesparteitag doch mal wieder so sehr viel Zeit und Nerven absorbiert. Und dass Florenz da nicht mehr dabei ist, merkt man dann auch noch. In dem Zusammenhang möchte ich gleich auf eine Geschichte hinweisen. Wir haben es ja bislang aus politischen Gründen ganz strikt gehandhabt. Keine Werbung, kein Sponsoring auf Bundesparteitagen. Jetzt sind wir einerseits in der S-Oliver-Arena. Das können wir nicht ändern. Die wird sich auch nicht wegen uns umbenennen. Es kommt jetzt auch eine zweite Sache hinzu. Wir standen vor dem Problem, dass wir da Internet für die Halle brauchen. Die lässt sich anbinden mit 50 Mbit symmetrisch, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Das ist besser als nichts, aber das ist nicht das, was für einen Piratenparteitag ausreichen wird. Und jetzt haben wir die Firma Fibrinet gewonnen. Die stellen uns dort Internet Rescue Mobile oder so ähnlich, die dorthin und sorgen dafür, dass wir dort Internet haben. Die Firma Fibrinet der eine oder andere wird sich noch dran erinnern, gehört einem ehemaligen Piraten, dem Simon Kissel, der auch damals den ersten großen Parteitag der Piratenpartei in Bingen maßgeblich verantwortet hat als Main Organizer. So, und der Deal mit der Firma Vibrinet, weil wir uns deren normalen Preise nicht leisten können, war jetzt, die dürfen dort für ihre Jobs werben. Also nicht das, was üblicherweise bei den Parteitagen anderer Parteien gemacht wird und was wir durchaus zu Recht kritisieren, dass da nämlich Einfluss genommen wird auf Mandatsträger und auf politische Entscheidungen. Das kommt natürlich ganz klar nicht in die Tüte, aber wir haben gesagt, okay, wenn die jetzt einfach nur Leute suchen, um ihre Jobs zu besetzen und vielleicht verhelfen wir so auf diese Weise dem einen oder anderen Pirat auch zu einem Job, ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was gegen die Politik der Piratenpartei läuft. Das machen wir mal, dann schauen wir mal, wie die Diskussion geht und dann treffen wir eine Entscheidung, wie wir das in Zukunft handhaben. Gibt es Expertenanmerkungen dazu? Nein, aber der Hinweis von mir an dieser Stelle, dass deine Internetverbindung nicht ganz so glasklar ist, wie sie am Anfang schien. Ach ja, irgendwas ist immer. Mal wieder Hotel-WLAN. Okay, ganz kurz vielleicht eine Nachfrage dazu. Hast du der Firma mitgeteilt, dass es durchaus sein kann, dass der Bundesparteitag kurzfristig beschließt, dass dieser Deal von wegen schnelles Internet gegen Jobangebote vom Bundesparteitag eben abgesagt wird und die das dann eben doch nicht machen dürfen? Also sie damit rechnen müssen, dass es da ein Votum dagegen gibt? Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir in Neumarkt einen ähnlichen Punkt hatten. Wir haben von einer Neumarkter Firma eine Glasfaserleitung quasi bis in die Halle gelegt bekommen, hatten eine superschnelle Internetanbindung und das Einzige, was die hatten, war ein Banner, das in der Halle auf der Seite hing und da gab es Proteste dagegen und dann wurde das Banner abgenommen. Wenn ich da richtig orientiert bin, dann geht es auch nicht um Werbung in der Halle, sondern im Außenbereich. Okay. Na gut, wir werden sehen, was kommt. Ich mache einen kleinen Kommentar dazu. Also ich bin auch sehr Entschuldige, Stefan. Ja, okay. Wir sind hier gerade noch. Marc, du warst, glaube ich, noch nicht fertig. Genau, wir haben auch noch, oder ich habe ein kleines bisschen daran mitgearbeitet, an dem BPT Arguments, das jetzt läuft. Hauptsächlich ist es von Tobias Stenzel, der auch das Bio-Portal mit betreut, ins Leben gerufen worden. Das war jetzt alles ein bisschen kurzfristig und weil es jetzt danach, um vielleicht der eine Frage vorzugreifen, danach noch angesprochen wird, wir planen da heute, spätestens morgen, noch eine Mail mit Tokens an alle zu verschicken, dass auch wirklich jeder Bescheid weiß. Okay, war es das von eurer Seite? Scheint so zu sein. Bevor wir ins Gespräch gehen, ich habe jetzt gerade eine Rückmeldung bekommen, so wie es in Zeile 6 des Protokollpads am Mittwoch wieder ab 19 Uhr mit Open End der zweite Teil Antragsbesprechungsmumble statt. Der Link dazu ist in Zeile 6 ebenfalls gepostet. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Gespräch. Ich schaue gerade, ob jemand am Saalmikro steht. Das ist nicht der Fall. Dann komme ich mit der ersten Frage. Na, Moment, Kommentar kann ich jetzt abgeben. Ich brauche nämlich noch 6 Bewerbungsnachweise im Monat, also von daher kommt es mir ganz entgegen, dann diese diese Jobangebots-Sache. Okay, das war ein Statement, nehme ich an. Dann machen wir jetzt die Frage in Zeile 20. Warum hat es der Bundesvorstand versäumt, unsere EU-Abgeordnete Julia Reda nach Würzburg für eine Rede auf dem BPT einzuladen? Ich glaube, es ist bei den Piraten von jeher Usus, dass wir niemanden explizit für eine Rede einladen. Es ist aber auch bei allen Parteitagen üblicherweise so, dass wenn jemand da ist und etwas sagen möchte, er damit durchaus willkommen ist. Es gab in der Vergangenheit einzelne Situationen, wo das nicht ganz so war. Aber ich denke, beim Bundesparteitag sind unsere Abgeordneten mit Sicherheit herzlich willkommen. Okay, Dankeschön. In Zeile 23 ist der Link zu dem Interview gepostet. In Zeile 24, fast wortgleich, wurde Julia signalisiert, dass sie willkommen ist vom BUFO. Ich weiß nicht, ob irgendjemand aus dem Bundesvorstand in den letzten 2, 3 Wochen direkten Kontakt zu Julia hatte. Denke aber eher nicht. Okay. Frage in Zeile 25. War der Bufo von Ihrem Interview enttäuscht? Ich kann nicht für den gesamten Bufo sprechen, nur für mich. Irritiert hat mich, dass der Journalist, der das Interview geführt hat, irgendwann gesagt hat, dass das jetzt schon ein vernichtendes Urteil für ihre eigene Partei gewesen sei und was denn so ihre persönlichen Pläne sind. Ja, ich hätte mir von, oder nein, ich wünsche mir von den Abgeordneten der Piratenpartei grundsätzlich, und zwar von allen, dass sie bei öffentlichen Äußerungen mit Kritik gegen ihre eigene Partei sehr, sehr zurückhaltend sind und immer daran denken, dass es der Laden ist, der sie dahin gebracht hat, wo sie im Augenblick sind und ohne diesen Laden keine Chance hätten, Politik an dieser Stelle zu machen. Ich glaube, das wäre so die Mindestanforderung, die da durchaus von allen Parlamentariern erfüllbar ist, ohne dass man sich selbst verleugnet. Falls das nicht mehr so ist, ja gut, das gab es in der Vergangenheit bei einzelnen Parlamentariern, die haben dann halt die entsprechende Konsequenz gezogen, kann man machen. Aber wie gesagt, solange jemand sich als Mitglied dieser Partei fühlt und sich eben der Tatsache bewusst ist, dass eben für diese Partei auch im Parlament ist, wäre es toll, wenn man sich mit öffentlicher Kritik dann eben auch ein bisschen zurückhält. Ich würde dazu gerne noch was ergänzen. Also ich würde mir das nicht nur von unseren Parlamentariern wünschen, sondern grundsätzlich von allen Mitgliedern. Wenn man sieht, was am Wochenende wieder auf Twitter abgegangen ist oder was sonst regelmäßig in den sozialen Netzwerken da irgendwie passiert. Leute, das funktioniert so nicht, dass man in aller Öffentlichkeit über die eigene Partei herzieht und sich dann halt gleichzeitig noch beschwert, dass man in der Presse als zerstrittener Haufen vorkommt. Zu dem Interview möchte ich vielleicht noch sagen, ja, also ich überlasse das jedem, wie er darüber urteilt. Was mir allerdings nicht gefallen hat an der ganzen Geschichte ist, diese Stelle, an der ein maßgeblicher Bundesvorstandskandidat als rechts dargestellt wird, weil er angeblich der AfD Tür und Tor offen öffnen wollte. Dass es sich dabei aber nicht um einen Kandidaten für den Bundesvorstand handelt, sondern fürs Schiedsgericht und dass diese betreffende Person ihre Kandidatur umgehend zurückgezogen hat, als sie gemerkt hat, dass ihre Äußerung vielleicht doch irgendwie ein Fehler war. Das wurde nicht dargestellt und stattdessen wird wieder irgendwie Angst geschürt, dass von einem Vorstand eine wie auch immer geartete Nazi- oder Rechtsruckgefahr ausgeht. Und das natürlich auch noch irgendwie von einer Person, die zu Beginn der Amtszeit als der einzige Linke in einem rechten Vorstand gehandelt wurde. Das ist halt einfach irgendwie sehr skurril. Ich will mich hier an der Stelle mal ganz solidarisch vor Michael stellen. Ja, vielleicht hat er sich maximal blöd ausgedrückt. Er hat sich dafür entschuldigt. Er hat seine Konsequenz gezogen. Sowas findet man in der Politik auch nicht oft, dass Menschen zu ihren Fehlern stehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch den Leuten mit entsprechender Achtung entgegentreten. Ich will nur mal sagen, danke Michael für deine Arbeit. Dankeschön. Bevor wir weitermachen, wieder die allgemeine Bitte. Das Pad dient nicht nur zu Fragestellungen, man kann auch Statements reinschreiben, aber ich bitte zu unterlassen, Diskussionen zu führen. Und selbstverständlich ist jedem Fragesteller seine Frage extrem wichtig, aber das ändert trotzdem nichts dran. Wenn er oben eine hingeschrieben hat, dann schreibt er seine zweite Frage nicht direkt runter, sondern bitte ganz am Ende, da wo dann Platz frei ist. Das erleichtert dem Moderator die Arbeit. Dankeschön. Bam, bam, heute Abend scheine ich dich immer zu übersehen, aber jetzt bist du dran. Ich bin auch sehr aktiv. Ich stelle jetzt mal so, ist euch das auch aufgefallen, Frage, ja? Weil ich habe mir dieses Interview auf HR3 angehört, auf HR Online hier, und ich habe gemerkt, dass ein totales Detachment, also totale Trennung zwischen dem, was der Moderator in die Aussagen von der Julia rein interpretiert hat, ist und dem, was er dazu an Kommentaren hatte, ja? Also man hat ganz, ganz stark den Eindruck gekriegt, der hat sich so ein paar Negativkommentare bereitgelegt. Ja, so und hat dann einfach nur noch ausgesucht, welchen er davon sagt. So, also das wirkte alles so irgendwie so ein bisschen abgekartet und vorbereitet. So, ja, ging euch das auch so, dass ihr euch dieses Eindrucks nicht gar nicht mehr erwehren konntet oder so? Nein, eher nicht. Mir ist natürlich schon klar, dass Journalisten eine eigene Meinung und eine eigene Agenda haben, wenn sie ein Interview führen. Und nicht alles, was man tatsächlich sagt, hinterher auch im gesendeten Interview noch vorkommt. Und das Schneiden durchaus die Möglichkeit bietet, Aussagen deutlich zu überspitzen. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Tenor dessen, was zu hören war, insgesamt nicht optimal. Aber ja, alles andere ist dazu gesagt. Okay, Pamam, war's das? Okay, Janne, bitte. Okay, danke. Erste Frage von mir heute. Welche Vorstellungen und Konzepte hat das Team der Bundespresse bzw. des BUFOs, um ihre Verantwortung durch den Bildungsauftrag der Parteien und zur Demokratisierung, zum Beispiel durch Schulung von demokratischen oder basisdemokratischen Kernkompetenzen oder auch Schulungen in Medienkompetenzen nachzukommen. Was sind basisdemokratische Kernkompetenzen? Zum Beispiel die Moralentwicklung für Menschenrechte sind universell, Inklusionsorientierung und gewaltfreie Kommunikation. Nee, bislang keine. Dazu war aufgrund der Fülle der Arbeitsanforderungen schlicht und ergreifend keine Zeit. Wenn du allerdings entsprechende Konzepte gerne hättest, dann gilt bei dieser Partei das, was mir in letzter Zeit ein bisschen zu wenig vorkommt, nämlich das Mitmachkonzept. Du hast eine geniale Idee, du weißt, wie man es macht, setz dich hin und mach und leg's vor und wir diskutieren darüber. Sich hinzusetzen und zu sagen, der BUFO soll mal machen, funktioniert nicht. Da wird mit Sicherheit in ganz, ganz vielen Bereichen ergreifend keine Zeit für sein. Okay, danke. Okay, jetzt haben wir gerade niemanden am Saalmikro stehen, dann machen wir weiter mit den Fragen im Pad. Zeile 26. Ist der Bundesvorstand aktiv auf andere Mandatsträgerinnen zugegangen, um sie für eine Rede auf dem BPT oder etwas ähnlich Öffentlichkeitswirksames zu gewinnen? Wenn nein, warum ist das nicht? Ja, wie gesagt, wir haben bislang das in der Vergangenheit nicht gemacht und haben auch im Augenblick dafür nicht die Notwendigkeit gesehen und ich sehe sie nach wie vor nicht. Es werden beim Bundesparteitag eine ganze Reihe von Mandatsträgern, wir haben innerhalb der Piratenpartei 450 davon, vor Ort sein und wenn jemand da ist und wirklich etwas sagen möchte, dann wird sich dafür auch ein Slot finden. Das ist bei den Parteitagen so üblich, das ist Usus und das werden wir wahrscheinlich auch an dieser Stelle so beibehalten. Okay, Captain Leto, bitte. Ja, ich finde es auch albern bis tragisch, dass erwartet wird, dass da jemand einlädt oder Leute explizit angeschrieben werden. Aber wenn das tatsächlich so eine Hürde ist, sich da irgendwie selbst zu melden, könnte man für zukünftige Parteitage ja das Orga-Team bitten oder meinetwegen auch den BUFO, einfach mal eine Mail rauszuschicken, sei es jetzt an die Fraktionen oder an die Landeslisten. Ich glaube, es entsteht ja auch gerade so eine generelle Vorständesammelliste, wo man einfach alle anspricht und sagt, hey, wer was machen will, der mache doch. Im Prinzip ist es auch bekannt, aber ist so eine Sache wie mit, wir haben keine Blumensträuße für die, die vorher ein Amt hatten und alle empören sich, aber keiner fühlt sich irgendwie zuständig, das mal zu machen. Könnte man vielleicht die beiden Punkte auf eine Liste setzen von Aufgaben, die man irgendwo fest verteilt beim BUFO oder bei einem Orga-Team? Spricht grundsätzlich wahrscheinlich nichts dagegen. Also von daher ja, ist halt eines der vielen Dinge, die man tun müsste. Dem möchte ich mich direkt nochmal anschließen und noch einen draufsetzen, nämlich die politische Implikation. Du hast gerade gesagt, wir haben 400, ich glaube 30 waren es, Mandatsträger. Die sind alle unterschiedlich wichtig, in Anführungszeichen, was ihren Medienimpact angeht. Wenn wir jetzt irgendeine Stadträtin aus, keine Ahnung, sagen wir mal Leipzig ranholen und die sagt irgendwas in ein Mikrofon, ist das nicht nur inhaltlich und qualitativ, sondern auch von der Medienbedeutung eine ganz, ganz, ganz andere. Und halt nicht so hohe Liga, wie wenn das Julia Reda aus dem Europaparlament machen würde. Und wenn man im Vorfeld sich mit Leuten abspricht, so Kommunikation mit irgendwelchen mit irgendwelchen Mandatsträgern, beispielsweise aus dem Europaparlament, kann man da eine Rede planen. Man kann das auch so planen, dass da ein paar Pressemenschen zuhören und dann sagen, auf dem Bundesparteitag hat die höchste Abgeordnete der Piratenpartei aus dem Europaparlament das Folgende gesagt und die Entwicklung auf dem Parteitag in diese oder diese Richtung positiv bewertet und so weiter. Das könnte ja vielleicht hilfreich sein und vielleicht wäre es ja ganz cool, wenn man sowas dann im Vorfeld plant. Oder andersrum, Erfolg ist planbar und solche Keyplayer helfen dabei. Janne, bitte. Okay. Noch für den Anfang noch eine eher allgemeinere Frage, auch an alle Mitglieder des BUFOs. Was sind eurer Meinung nach, eurer persönlichen Meinung nach, die konkreten Alleinstellungsmerkmale der Piraten? Wer möchte? Traut sich keiner als erstes. Okay, ich kann gerne anfangen. Wie auch schon im Kompass-Interview erwähnt, wo die Frage ja auch irgendwie mehrfach gestellt wurde in verschiedenen Varianten. Ich schließe mich da im Moment der Basis an, die da für Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz des Staatswesens und mehr Demokratiewagen eintritt. Ja, ich ergänze mal. Jetzt sicher nicht eine abschließende Aufzählung, aber in der Piratenpartei haben wir es nach wie vor, dass man sehr niedrigschwellig mitmachen kann, nicht ganz so niedrigschwellig, wie es wünschenswert wäre, aber im Vergleich zu anderen Parteien sind wir da immer noch sehr gut. Und auch, dass Vorstandsmitglieder durchaus auch selber noch mit anpacken Dinge tun und nicht so die Dinge alle wegdelegieren. Darf ich was sagen? Ja, die BUFOs sind gerade, glaube ich, noch dran. Ich glaube, die BUFOs sind mit der Antwort zu dieser Frage durch. Okay, dann darfst du was sagen. Bitteschön. Also ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen um die Themen bemühen, die eigentlich die Basis bewegen und nicht nur digital und abgefahren. Der Zugang ist gut, da hat Michael ohne weiteres Recht, aber wir haben so viele Probleme im Land auf kommunaler Ebene, auch auf Landesebene, die eigentlich die Piraten mit ihrer offenen Art ganz gut bedienen können, nur mit ihrer Zerstrittenheit manchmal nicht bedienen wollen. Und da sehe ich das Problem. Als Nächste war, wolltet ihr was dazu sagen? Ich glaube, wir lassen das so stehen. Okay, dann, wenn ich es richtig gesehen habe, war Janni die Nächste. Ja, right. Okay. Sego, habe ich gerade gehört? Wolltest du was sagen? Ja, Right of Parley war der Nächste eigentlich. Ja, dann ergreife ich mal kurz das Wort. Ich wollte an der Stelle nochmal das aufgreifen, was Sego gesagt hat. Und letztendlich sind die Piraten das, was wir alle draus machen. An jedem einzelnen Tag. Und was die Vorstände sozusagen für Vorstellungen haben, wie sich die Piraten ihrer Meinung nach entwickeln oder darstellen, ist an der Stelle echt nachrangig. Es liegt daran, was wir draus machen. So, aber jetzt Janne. Okay. Gerade die Mitgliederbefragung, auf die sich jetzt im Grunde genommen eure Aussagen bezogen, hat sehr viel Kritik erfahren und im Grunde genommen auch derartige Kritik, dass es sich hier um ein Fehldesign und auch ein manipulatives Design handelt, also insofern man das rausfindet, was man sozusagen hören oder sehen will oder sich in seinem Hirn schon vorher irgendwie zusammengebastelt hat. Und dahingehend wäre jetzt meine Frage an den BUFO, welche Lösungsvorschläge sieht der BUFO in Bezug auf das Fehldesign oder die Korrektur, die notwendige Korrektur zur letzten Mitgliederbefragung? Ja, nee, keine. Ich kenne deine Kritik an dieser Stelle. Ich teile sie nicht und ich halte es auch für sinnfrei, die Diskussion hier jeden Montag wieder aufs Neue aufzuwärmen. Es wird mit Sicherheit weitere Umfragen geben, wenn du dich rechtzeitig drum kümmerst, hast du die Möglichkeit, diese Umfragen mitzugestalten. Das war das letzte Mal an verschiedenen Stellen öffentlich angekündigt. Das wird auch das nächste Mal so sein, wenn ich das mache. Das heißt, das Ganze ist ein offener Prozess und demzufolge spricht nichts dagegen, das nächste Mal besser zu machen mit deiner Unterstützung. Aber jetzt eine weitere Diskussionsrunde über Vergangenes zu führen, ist sinnvoll. KS, bitte. Ja, gerade zu dem Thema möchte ich nochmal einen Werbeblock einschalten, und zwar für den Mittwoch, 19 Uhr, das zweite Mumble vom Bundesparteitag, diesmal mit der Programmanträge und gerade an Jano und die anderen. Dort ist eben genau die Beteiligungsmöglichkeit, indem ihr dann über das Wiki-Arguments, BP-Arguments die Anträge hochvotet. Und die dann da reinkommen und dann stellt Anträge auf den Bundesparteitag und die Themen, wo wir gute Anträge haben, wo wir gute Positionen haben, die werden auch nach draußen getragen und die werden auch öffentlich wahrgenommen. Also da hat jeder die Möglichkeit, sich zu beteiligen und dort auch mitzuvoten und so seine Beteiligung, seine Meinung kundzutun. Und deshalb ist die Diskussion über den Recht, was gewesen ist, meiner Meinung nach obsolet. Danke für den Werbeblock. Hier am Mittwoch, 19 Uhr. Danke. Es steht nochmal zur Erinnerung im Protokollpad in Zeile 6. Stefan, bitte. Ja, danke. Ich habe das geändert. Da war der falsche Link drin von letztem Mittwoch. Da ist jetzt der neue drin. Oh, super. Danke dir. Das ist bei mir nicht angekommen. Dankeschön. So, jetzt aber der Stefan. Was mir gefehlt hat oder was ich jetzt vielleicht auch überhört habe, ist jetzt so Thema Sozialpiraten oder alles, was ja soziale und die reale Lebenssituation so gerade in Deutschland, also ja, zusammen mit dem unteren Drittel oder so der armutsgefährdeten Mittelschicht, keine Ahnung, was das betrifft. Also von wegen Grundeinkommen oder Umverteilung oder auch Recht auf freie Bildung und diese Sachen, Zugang zu ja, alles Mögliche, was da auch ÖPNV kostenloser oder Sozialticket in die Richtung. Habt ihr jetzt gar nichts gesagt, irgendwie, dass also das auch, ich weiß, dass das ein bisschen in der Umfrage war, aber dass das auch da ein bisschen Piraten das im Auge haben und auch verdrehen wollen für sich? Das ist vollkommen okay. Es geht absolut nicht darum, irgendwelche Beschlüsse aus dem Grundsatzprogramm zu streichen oder irgendwelche Themen zu unterbinden. Das Einzige, was wir in dieser Umfrage wissen wollten, ist, mit welchen Themen wir in die nächsten Wahlkämpfe gehen sollen. Und das Ergebnis der Umfrage hilft uns als Orientierung, nicht mehr und nicht weniger. Ja, kurz, was folgt dann noch daraus? Also Orientierungshilfe, okay, aber welche aktiven Player habt ihr da, wo ihr, also die das vorantreiben oder wie befördert ihr das noch zusätzlich? Jetzt auch im Hinblick auf den 2. Parteitag oder so, auf den programmatischen. Das erschließt sich mir noch nicht so wirklich. Es war ja nicht die Frage, wie wir unser Programm weiterentwickeln wollen, sondern wie wir die Wahlkämpfe gestalten wollen. Und dazu ja, hilft uns ein weiterer Programmparteitag 2015 jetzt nur bedingt. Ob wir weitere Programmparteitage haben werden oder nicht, hängt primär von der wirtschaftlichen Situation ab. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mit einem funktionierenden BEO tatsächlich die Möglichkeit hätten, den einen oder anderen Beschluss wesentlich eleganter zu finden oder die eine oder andere Position wesentlich eleganter zu finden und dann nicht auf eine Vielzahl von Bundesparteitagen angewiesen werden. Aber das ist eine andere Diskussion. Janne, bitte. Okay. Ich verstehe, dass die Situation für den BUFO und die Piraten aktuell auch nicht einfach ist. Wir haben es auch mit viel immer wieder austretenden Mitgliedern zu tun, Austrittswellen und solche Dinge. Da würde ich erstmal, meine erste Frage zu diesem Thema wäre, kennt der BUFO die aktuellen Austrittszahlen oder werden die sozusagen regelmäßig ausgewertet? Und inwiefern gibt es diesbezüglich auf Basis vergangener Jahresstatistiken Prognosen bis zum Ende des Jahres? Und inwiefern und in welchem Umfang finden Austritte oder objektive Austrittsstatistiken bei den strategischen Planungen des BUFOs Berücksichtigung? Janu, du hast genau dieselbe Frage schon mal gestellt. Die Antwort war auch damals, dass wir nicht fragen, weshalb die Mitglieder austreten, wenn sie uns ihren Austritt erklären. Die größte Zahl des Mitgliederrückgangs beruht darauf, dass wir Mitglieder gestrichen haben, die entweder noch nie oder in den letzten Jahren ihren Beitrag nicht bezahlt haben. Demzufolge wäre es sinnfrei, daraus eine Statistik oder eine Kurve ableiten zu wollen, weil die wahrscheinlich innerhalb von wenigen Jahren ins Negative führen würde. Das ist absolut nicht zielführend. Davon abgesehen betrachten wir die Zahlen selbstverständlich. Wir bekommen bei jeder Vorstandssitzung eine Auflistung der aktuellen Mitgliederentwicklung und haben demzufolge einen Überblick, wie sich die Zahlen insgesamt entwickeln. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit den Fragen im Pad. In Zeile 29, warum kandidiert der BUFO nicht mal als Team? Dazu kommt eine Anmerkung, nein, das kann man juristisch in die GOTO problemlos einbauen, wenn man nur will. Warum will man nicht? Wäre doch mal ein Zeichen. Okay. Nein, wir haben in unserer Geschäftsordnung tatsächlich kein Regularium, um den gesamten Vorstand als Team zu wählen. Und ich weiß auch nicht, ob das innerhalb der Piratenpartei wirklich etwas ist, was mehrheitsfähig ist. Aber ich glaube, es haben die meisten inzwischen gesehen, dass wir sehr wohl als Team sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr zuverlässig zusammengearbeitet haben und dass wir uns auch, so wie wir eben kandidieren, ja tatsächlich sehr freuen würden, wenn wir die erfolgreiche Arbeit als Team fortsetzen könnten. Und demzufolge wäre insgesamt vielleicht sogar tatsächlich eine Teamkandidatur eine schöne Geschichte oder eine Teamwahl, aber wie gesagt, ist bei uns eben nicht vorgesehen. Okay, dann Frage in Zeile 31. Was kostete der letzte BPT 2014-2 ungefähr und der BPT 2015-1 in Würzburg auch ungefähr? Soweit ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, war 2014-2 ungefähr 120.000 Euro teuer und Würzburg wird rund 18.000 Euro kosten. Aber Michael, glaube ich, weiß das möglicherweise aus dem Stegreif sogar genauer. Ja, also 2014.2 habe ich mir jetzt gerade angeschaut. Der Link ist auch im Pad. Also reine Ausgaben, also sozusagen Bruttoausgaben waren tatsächlich etwa 120.000. Wenn wir die Spenden, insbesondere gespendete Reisekosten gegenrechnen, dann sind wir bei etwa so 106.000. Und ich nenne es jetzt mal netto, also wenn man die staatliche Parteienfinanzierung auf die Spenden drauf rechnet, dann etwa 90.000. Das ist das, was sozusagen die Partei dann letztendlich für diesen Parteitag gezahlt hat. Jetzt nur Kosten der Partei, natürlich nicht Reisekosten der Teilnehmer. Würzburg kann ich jetzt im Moment noch nicht besonders viel sagen, weil der hat ja noch nicht mal stattgefunden, geschweige denn, dass er abgerechnet ist. Die Schätzung aus der letzten Vorstandssprechstunde waren so etwa 15.000 bis 20.000. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wo wir tatsächlich landen werden. Also nachdem das viele Zahlen waren, zusammengefasst, wird der jetzige BPT 60.000 bis 70.000 Euro billiger als der letzte. Wie rechnest du das? 90 abzüglich 15 bis 20. Naja, wenn du 96 minus, ja, ungefähr. Bim, nein, aber du bist Jurist und bleib bei deinem Jura und rechnen lass andere. Ja, genau deswegen habe ich nachgefragt. Ich bin Jurist und habe es nicht verstanden, deswegen hätte ich einfach gerne eine Zahl gehabt. Ich glaube, das war auch die Intention der Frage. 42, guten Abend. Carsten, das war jetzt ausnahmsweise nicht die richtige Zahl für diese Frage. Bim wollte eine Zahl. Okay, ich ziehe meinen Beitrag zurück. Danke, Carsten. Ich habe eine Antwort. Die Nuller suche ich mir dann selber aus. Okay, wir haben jetzt wieder zwei Sprecher am Seilmikro. Die Irmgard, bitte. Ja, ich bin ein bisschen zu spät hochgesprungen, weil ich eigentlich noch eine Anmerkung zu dieser Teamkandidatur hatte. Es ist keine Frage an euch, es ist tatsächlich eine Anmerkung. Die ganzen Leute, die sagen, mach doch mal dieses und warum machen wir nicht jenes und das müsste auch alles getan werden, die bitte ich doch sehr herzlich zu bedenken, dass ein neu gewählter Vorstand immer erstmal so 3 bis 4 Monate Einarbeitungszeit benötigt, bis es überhaupt läuft, der Laden. Und dann kommt er dazu, irgendwelche Dinge zu tun und dann ist schon wieder die nächste Vorstandswahl. Also ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass wir ein wenig Kontinuität mal reinkriegen in diese Piratenpartei und nicht jedes Jahr wieder mit bei Null anfangen und mit einem neuen Vorstand, den man erstmal anlernen muss. Zu den Zahlen, ja, der Link steht im Pad, die nicht nur die Parteitagskosten, auch so sämtliche andere Budgets. Das ist nämlich auch eine unserer Baustellen in der Schatzmeisterei. Wir würden uns das wirklich sehr wünschen, das noch ein wenig mehr zu strukturieren, aber da hat uns bisher einfach die Zeit gefehlt. Ja, aber ich nutze die Gelegenheit hier mal, um den Buchhaltern und den Schatzmeistern ganz herzlich zu danken dafür, dass sie das so schön offen gemacht haben und da so den ersten Schritt in Richtung Open Data gegangen sind. Ich will hoffen, dass wir in anderen Bereichen da irgendwann auch einmal hinkommen. Ja, Michael, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte Irmgard eben auch genau das noch mit auf den Weg geben. Vielen Dank für die Unterstützung, die Arbeit, die Sie da im Hintergrund alle zusammen ganz, ganz ruhig und gelassen erledigen. Und vielleicht für alle zur Info, Irmgard hat dieses Statement gerade auch damit zu Recht abgegeben, dass sie immer jene ist, die neuen Vorstände immer anlernen muss, wenn es um das Thema Finanzen geht, weil sie im Hintergrund eben unglaublich viel macht. So, das war jetzt mal ein fettes Lob für die Irmgard. Jané, stehst du noch oder schon wieder da? Schon wieder, sorry. ich habe jetzt mal noch eine Frage, was Seko von uns gesagt hat. Habe ich das richtig verstanden, dass jetzt diese Zahlen der Ex-Mitglieder zu den Piraten jeweils, also diese Statistik der Ausgetretenen, sich auch noch enthält, Mitglieder, die nicht gezahlt haben und rausgeschmissen wurden? Die Mitgliederzahlen werden 14-tägig in der Vorstandssitzung veröffentlicht und die der Mitgliederzuwachs oder ein Mitgliederrückgang ist leider nicht statistisch zu erfassen, weil der in der Regel eben nicht linear auftritt, sondern immer durch bestimmte Ereignisse getriggert wird, so zumindest die Erfahrung. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn Mitglieder nach mehreren Mahnungen gestrichen werden, allgemein wenn Mahnungen stattfinden, häufig auch wenn Einladungen zu Parteitagen oder Newsletter an alle Mitglieder oder so weiter verschickt werden. Und tendenziell ist es so, wo quasi Kontakt mit Mitgliedern aufgenommen wird, dann vielen Leuten bewusst wird, dass sie tatsächlich noch Mitglied sind und das eventuell eigentlich nicht mehr wollen und dann eben austreten. Und deswegen ist es eben nicht ohne weiteres möglich, hier irgendeine Prognose über die Mitgliederzahl in einem bestimmten Zeitraum zu erstellen. Nochmal die Frage, ihr Mitglieder aus der Partei ausgeschlossen, die nicht gezahlt haben. Und wann ist das passiert? Wann wurde es beschlossen? Wann ist das passiert? Marc, bitte. Die Möglichkeit dazu hat der Bundesparteitag beschlossen im März oder im Mai 2013 am Bundesparteitag in Neumarkt. Das Ganze nennt sich Mitgliederstreichung und es wird vom Bundesverband auf Antrag der Zuständigen geführt. Das heißt, wenn vom zuständigen Landesverband in der Regel oder auch eine Untergliederung da eine entsprechende Mahnung stattgefunden hat, dann können tatsächlich auch Streichungen stattfinden. Und die Streichung betrifft nicht nur Mitglieder, die seit Jahren ihren Beitrag nicht bezahlt haben, sondern auch jene Mitglieder, die weder per E-Mail noch postalisch zu erreichen sind, nach mehreren Versuchen, deren Adresse nicht korrekt irgendwie der Datenbank hinterlegt ist und die man also nicht kontaktieren kann. Genau, und die genauen Voraussetzungen dazu stehen in der Bundessatzung. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ich weiß jetzt nicht, ob Kyra oder Roter Korsar als Erster waren. Ich wollte was dazu sagen. Insofern mache ich das jetzt direkt vielleicht davor. Andere Parteien schmeißen ihre Karteileichen auch nicht raus. Also dieses Argument immer, wer gezahlt hat, der darf noch oder sonst was, da scheren sich andere Parteien überhaupt nicht. Eine Nachfrage. Ich bin zwar jetzt nicht dran, aber genau. Du bist jetzt nicht dran. Sonst keiner meldet. Stefan, ich kann hier noch immer in dem Kanal moderieren. Ganz vorsichtig, Stefan. Das wollte ich sagen. Also ich bin ich einfach mal einfach als kurz. Wem kannst du ihn? Kannst du Stefan bitte stummschalten? Ja, aber jemand anders entstummt ihn wieder. Egal, also ich wollte einfach sagen, dass es ist wirklich so, ich bin irgendwie mal in die SPD eingetreten und wollte danach, also ich habe nie gezahlt und war trotzdem, ich glaube, 8 Jahre drin und die haben zwar versucht, von mir das Geld zu bekommen, aber das war einfach ein ulkiges Ding mit 18 Jahren und mit 25 hatten sie mich dann irgendwann verloren aufgrund von Umzügen. Das machen andere Parteien, dass du sofort raus bist. Kira, ganz kurz. Marc, mach du. Okay, ein Satz dazu. Das ist offensichtlich unterschiedlich, wie das die Gliederungen der Parteien handhaben. Ich kann dir versichern, dass mir Gliederungen bekannt sind, andere Parteien, die das sehr wohl so handhaben, die deutlich stringenter vorgehen, die zum Teil auch dann irgendwie persönlich mahnen. Das heißt, da kommt dann einmal einer vom Ortsverband vorbei und fragt dann mal, warum der Beitrag noch nicht beglichen ist und so weiter. Also es ist anscheinend so, dass es durchaus unterschiedlich gehandhabt wird und man kann es so pauschal nicht nicht behaupten, dass das nur bei uns so wäre. Wie gesagt, auch bei uns wird es unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Verbände, die entsprechend den Streichen beantragen, andere machen das nicht. Und was ich noch dazu gesagt hätte, ist, dass ich jahrelang ein Verfechter Politik war, eben Mitglieder nicht rauszuschmeißen, weil ich gesagt habe, dass jemand, der aus einer Organisation rausgeflogen ist, mit Sicherheit der Organisation dann kein positives Zeugnis mehr ausstellt, sprich uns bei irgendwelchen Wahlen unterstützt oder ähnliches. Ich musste mich allerdings inzwischen den Argumenten beugen, dass es eben irgendwann sinnfrei ist, eine riesige aufgebläht, Mitgliederdatenbank zu haben und sich in der Öffentlichkeit permanent dafür rechtfertigen zu müssen, warum man nur 20% zahlende Mitglieder hat. Da ist es dann irgendwann vielleicht doch ehrlicher zu sagen, okay, wer dauerhaft keinen Beitrag zahlt, der identifiziert sich halt eben nicht genug mit der Partei und ist demzufolge eben dann auch irgendwann kein Mitglied mehr. Es ist aber nicht so, dass uns Mitglieder sofort und schnell rausgeworfen wird, sondern dass es tatsächlich relativ lange dauert und ich glaube, das ist schon akzeptabel. Und ein Satz noch, wir haben bisher in jedem Fall, der mir bekannt ist, eine Lösung gefunden, wenn es beispielsweise nur aus finanziellen Gründen oder so nicht möglich gewesen wäre, den Beitrag zu entrichten. Es gibt diverse Möglichkeiten, den Beitrag zu mindern, auch rückwirkend. Wir sind da sehr kulant und haben da auch mit jedem, der da nach der dritten, vierten Mahnung dann mal auf uns zugegangen ist, eine entsprechende Regelung erarbeiten können. Wo mehr dann tatsächlich gestrichen wird, das sind wirklich Leute, die die ganz paulig die Kontaktaufnahme verweigern. Ja, sag mal, wie lange ist dann sozusagen kein Kontakt herstellbar? Weil es sind ja immer noch sozusagen Interessierte. Also und ich denke, wichtig ist an der Stelle auch mal zu erfahren, Seko hat gerade irgendwas von 20% sind nur aktiv, der Rest Karteileichen, die man schon so deklariert. Wie viele Leute habt ihr jetzt schon rausgeschmissen konkret? Wie viele sind jetzt? Janne, mit Verlaub, ich habe dich jetzt stumm gestellt, weil jetzt ist der Punkt erreicht. Der Bufo schmeißt keine Leute raus. Wir haben eine klare Satzungsregelung. Der Bufo, der setzt es um. Ich darf bitten, diese Unterstellungen zu unterlassen. Als nächster wäre der Roter Korsar dran. Ja, hallo, danke. Also ich weiß, dass die Linkspartei auch rausschmeißt, wenn man so wirklich 2-3 Jahre nicht mehr gezahlt hat. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir die Einzigen sind, die sowas machen. Aber gemeldet hatte ich mich eigentlich wegen diesem ganzen Thema rund um Teamkandidatur. Geht natürlich nicht, würde ich auch nicht für stimmen. Aber wo ich dringend mal für wäre, wäre tatsächlich auf Bundesebene und Landesebene 2-jährige Vorstandsamtszeiten einzuführen. Das hat sich woanders durchaus bewährt. Und was hält der Bundesvorstand denn davon? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ich sehe die Vorteile eben weniger Parteitage, eine Kontinuität in der Arbeit und so weiter schon durchaus auch. Aber ich gebe zu bedenken, dass ganz, ganz viele Mitglieder der Piratenpartei deswegen eben zur Piratenpartei gekommen sind, weil sie die Schnauze davon voll hatten, alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen zu dürfen und ansonsten keinen Einfluss zu haben. Und innerhalb der Piratenpartei sieht man anhand der Beteiligung an den Parteitagen, dass Vorstandswahlen in den meisten Fällen mehr Mitglieder mobilisieren als Programmparteitage. Also müssen wir davon ausgehen, dass die Vorstandswahlen eben doch ein Stück weit wichtiges demokratisches Instrument sind. Und das dann ohne große Not auf 2 Jahre zu verlängern und damit eben den Einfluss zu reduzieren, gefällt mir nicht wirklich. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich einem entsprechenden Antrag nicht zustimmen, einfach weil mir dieses demokratische Element, wir wählen unseren Vorstand, sehr, sehr wichtig ist. Roter Korsar, ist es damit erledigt für dich? Ich habe ja aus gutem Grunde auch keinen Antrag zu diesem Parteitag gestellt. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie der Diskussionsstand denn da ist. Und kann ich mir dann immer noch überlegen, ob ich das irgendwann mal beantrage. Ja. Ach, und abgesehen davon, für den kommenden Bundesparteitag in Würzburg würde ich mir eine demokratische Wiederwahl schon sehr wünschen. Das wäre eine feine Geschichte. Dann würde ich dich zum ersten Mal wählen. Ist auch okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Danebot 1. Ja, ich habe gerne wohl 1, weil die 1 ist einfach nur, weil irgendwie ein Zertifikat mir mal verloren gegangen ist und ich dann eine 1 dranhängen musste, um Neues zu machen. Also, ich kann mal eine kleine Anekdote aus Nordrhein-Westfalen erzählen. Frau von Dinter war 20 Jahre lang Mitglied des Landtages für die CDU von 1990 bis in die 2010er rein. zuletzt Landtagspräsidentin in der vorletzten Legislaturperiode und hatte 12 Jahre lang keine Mitgliedsbeiträge an die CDU entrichtet. Das ist dann rausgekommen. Da ist ja nichts passiert. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir Leute, die nicht bezahlen, also nach einer gewissen Zeit wirklich aus der Mitgliederliste streichen sollten. Weil das ist für uns selber auch schwierig dann zu sehen, wie viele Mitglieder haben wir eigentlich. Wen lohnt es sich vielleicht nochmal anzuschreiben, wenn es um was geht, wo wir mehr Leute brauchen. Die Leute, die nicht reagieren auf Schreiben oder Mails, und die sind einfach nur Karteileichen und die kann man dann irgendwann mal rausnehmen nach einem Jahr oder zwei. Also ich bin wirklich dafür, damit wir einen Überblick auch haben, wie viele wirklich aktive Leute, auf die wir uns verlassen können, haben wir denn tatsächlich. Also ich finde diese Säuberungsaktionen, die jetzt laufen, ganz gut, muss ich sagen. Das war's. Dankeschön. Wir haben keinen weiteren Redner am Saalmikrofon. Ich sehe mal davon, dass das Roter Korsar einfach noch dasteht. Dann machen wir weiter in Zeile. Ricky Lieder steht da noch. Schau mal, Bim. Moment, steht da? Oh, jetzt ist er gerade dazugekommen. Olaf, entschuldige bitte. Ja, nur eine Anmerkung zur CDU. Ich möchte nur, weil mein Vorredner auch diese Partei angesprochen hat, zu bedenken geben, dass es in anderen Parteien Usus ist, dass die Mandatträger mehrere Monate ihres Solls, in Anführungszeichen, an die Partei abtreten. Insofern frage ich mich, ist jetzt eine Diskussion über den Mitgliedsbeitrag von, sagen wir mal, 15 Euro im Monat so zielführend? Das war wohl ein Statement. Du wolltest noch etwas sagen, Bastian. Nee, Hans-Jörg heiße ich. Entschuldige, ich habe dich gerade stimmlich verwechselt. Entschuldige, Hans-Jörg. Ja, also die CDU hat eigentlich in ihrer Satzung wohl stehen, dass man nach einem Jahr raus ist. Aber das haben sie halt nicht durchgeführt, in dem Fall von Frau Dinter. Und mir geht es auch nicht darum, um 15 Euro oder irgendwas oder 48. Mir geht es einfach darum, sehen zu können an der Mitgliederzahl, wie viele haben wir wirklich ungefähr auf uns verlassen können, wenn wir eine Kampagne fahren, wenn wir Unterschriften sammeln müssen für eine Wahl und derartige Dinge mehr, wenn wir die Mitglieder wirklich mal aktivieren müssen. Es macht keinen Sinn, Leute anzuschreiben, die 3 Jahre keinen Beitrag mehr bezahlt haben. Die haben sich und sich auch nicht zurückgemeldet haben. Die sind halt im Prinzip raus. Die haben einfach nur aus irgendwelchen Gründen keine offizielle Austrittserklärung zugeschickt. Und dann kann man das so respektieren, akzeptieren. Und wenn die doch wieder mitmachen wollen, dann können sie es ja tun. Die können ja jederzeit wieder reinkommen. Ja, also Daniel Brutt hat da recht. Das ist ja auch kein in Stein gemeißeltes, dann endgültiges, du darfst die wieder rein. Und wenn es eben ein Missverständnis war, auch das hat Marc ja vorhin schon ausgeführt, dann war es in der Vergangenheit nie ein Problem, das zu klären. Also es ist nicht so, dass wir dann da ja ähnlich wie beim Parteiausschlussverfahren vorgehen, sondern es ist halt einfach nur der Versuch, unsere Datenbank sauber zu bekommen, um zu wissen, wie viele Mitglieder wir wirklich haben, auf die wir dann eben auch zählen können. Und unsere Diskrepanz zwischen zahlenden Mitgliedern und Mitgliedern in der Datenbank einfach geringer zu haben. Okay, jetzt machen wir aber wirklich weiter mit dem Pad. Wenn ich das richtig sehe, ist niemand am Saalmikro, genau. In Zeile 34 gehört ein Programmparteitag einmal jährlich zur Grundversorgung, Klammer auf Wahlparteitag BUFO 12 Monate. Zu den Aufgaben des Schatzmeisterclubs gehört die Festlegung von Art und Umfang der Grundversorgung der Gesamtpartei mit einem Link auf den entsprechenden Antrag. Also ich, im Schatzmeister sind jetzt gerade keine da, das heißt, das müsste man dann mit den Schatzmeistern tatsächlich diskutieren, also mit dem gesamten Club der Schatzmeister. Ich gehe aber fast davon aus, dass ein Bundesparteitag nach dem, was bislang besprochen wurde und was ich gehört habe, nicht dazugehört. Okay, dann wieder eine Anmerkung des Moderators. Ich wäre euch dankbar, wenn er mit den Kindereien in Zeile 35 und 36 aufhört. Fragen oder Anmerkungen bitte unten dran. In Zeile 36, welche Selbstkritik zieht der BUFO aus dem HR-Beitrag von Julia? Keine. Okay, dann haben wir einen Redner am Saalmikro. Stefan, bitte. Ja, danke. Zu dem Mitgliedsbeitrag nochmal. Es kann jetzt nicht passieren, dass ich da antanze in Würzburg, in der Solliva-Arena, und das heißt, ich habe 3 Jahre keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt, was ich jetzt bis jetzt nicht habe, und kann dann nicht irgendwie in die Halle reingelassen werden. Doch, also, du darfst in die Halle schon, du bist nur nicht stimmberechtigt. Die Stimmberechtigung hängt an deinem Mitgliedsbeitrag. Du hast jetzt noch okay, das ist klar. Du hast jetzt noch ungefähr eine Woche, um das zu klären. Das heißt, im Zweifelsfall solltest du dich jetzt sofort an deinen zuständigen Landesschatzmeister wenden und die Sache in Ordnung bringen oder eine Lösung finden. Ja, danke, das habe ich schon mit Detlef Netter. Ich habe mich jetzt nur aus anderen Gründen noch dagegen entschieden, das vorab da zu bezahlen. Also ich verzichte dann auf die Akkreditierung, denke ich auch. Aus Wirtschaftsjournalismus will ich ja auch studieren und ich habe gedacht, Parteinähe ist vielleicht auch nicht unbedingt das Cleverste und habe das mal ausgesetzt mit dem Bezahlen. Aber gut, danke, so weit. Piratus, bitte. Ja, meine Frage geht an Bernd. Ich hoffe, er hört zu. Bernd, was müsste ich oder was müssten wir tun, dich dazu zu bringen, wieder als Bufo zu kandidieren? Bernd, da? Bernd hat sich noch stumm geschaltet. Nein, er scheint nicht da zu sein. Falls du es doch hörst, wieder erwarten, Bernd, dann entstumme dich bitte, dann würde ich dir den Vorzug geben, um diese Frage zu beantworten. Ja, du, wir machen es so, dass er die Frage beantwortet, wenn er wieder da ist. Wenn wir vielleicht später nochmal, dass du es vielleicht ihm fragen könntest. Genau, wir haben jetzt allerdings noch 4 Minuten. So, der nächste am Mikro ist der CC. Jo, vielen Dank. Es ist da mal wieder auf Twitter so ein komisches Gerücht rumgetwittert und da hätte ich ganz gern nochmal irgendwie Dementi, Zustimmung, Erklärung, Ausführung, wie auch immer vom Bufo. Und zwar dreht sich das um den Positionspapierantrag P009, irgendwas mit digitaler Gesellschaft. Das sei dieser ominöse Root-Antrag, von dem man seit ein paar Bufo-Sprechstunden die absonderlichsten Gerüchte hört. Und angeblich sei jetzt auch schon mit dem Presseteam irgendwie in Arbeit, wie man das denn, diesen Positionspapier an die Presse verkaufen könnte, um damit irgendwie eine programmatische Festlegung der Piratenpartei gut zu kommunizieren. Und dazu hätte ich ganz gern irgendwie ein bisschen Input, weil ich gerade nicht ganz das Ganze nicht so einordnen kann. Okay, vielleicht zur Entstehungsgeschichte dieses Antrags 2 Sätze. Es gab auf der Marina Kassel einen Vortrag von Ron und Thomas, die relativ anschaulich dargestellt haben, welche Szenarien sich bieten, welche Möglichkeiten wir haben, um bei den kommenden Wahlkämpfen tatsächlich wieder Erfolge einzufahren. Eines der Ergebnisse aus dieser Diskussion nach diesem Vortrag war, herzugehen und zu sagen, wir bräuchten etwas, was die Medien tatsächlich aufnehmen würden, um die zukünftige Außendarstellung der Piratenpartei tatsächlich als nennenswerte Nachricht zu haben. Und die Hoffnung wäre, dass es nicht Weltraumaufzüge oder Zeitreiseanträge sind, weil die unseren potenziellen Wählern absolut keine Chance geben zu sehen, wofür wir Piraten eigentlich stehen. Also wenn, dann sollten das schon tatsächlich auch Anträge sein, die uns irgendeine glaubwürdige Chance auf eine Wahl geben. Und auf die Art und Weise oder aus dieser Überlegung heraus ist dieser Antrag entstanden. Ich habe den Antrag noch nicht gelesen. Es ist kein Antrag, der angenommen werden muss. Es ist aber möglicherweise eine Option, um sich einfach tatsächlich als die Partei des digitalen Wandels, und das wiederum ist etwas, was die Mehrheit der Mitglieder in der wenn auch von einigen kritisierten Mitgliederumfrage haben wollte, zu positionieren. Und demzufolge halte ich es für darstellbar und vertretbar, das auf die Art und Weise dann eben tatsächlich begleiten. Wir haben in der Redaktionskonferenz heute besprochen, dass sollte der Antrag angenommen werden. Es gab dann auch den Vorschlag, das für weitere Anträge zu machen. Eben eine entsprechende Pressemitteilung vorrätig zu haben, um dann nicht erst anfangen zu müssen und zu überlegen, wie man genau diesen Antrag oder diesen Beschluss jetzt medial am sinnvollsten nutzt. Ich glaube, das hat etwas mit professioneller Pressearbeit zu tun, dass es dabei absolut nicht darum geht, irgendetwas vorab zu veröffentlichen, um Stimmung zu machen oder Ähnliches. Das versteht sich von selbst. Okay, ich ergreife einfach mal ganz schnell das Wort. Vorab, ich finde das total super, was du gerade geschildert hast. So würde ich mir das wünschen. Die Frage, die bei mir jetzt offen bleibt, ist, warum ist es ein Positionspapier, was erstens nur eine 50%, also eine 51% braucht, um angenommen zu werden und nicht wie bei Programmanträgen 2/3? Und warum ist das ein Positionspapier und damit explizit kein Programmteil? Da gibt es ja auch ein Bundesschiedsgerichtsurteil. Ich glaube sogar, dass der Michael Lebner dran mitgeschrieben hat, aber ich kann mich da jetzt auch irren. Das möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen. Oder ich möchte dir jetzt nicht unterstellen, Michael. Warum ist das ein Postpapier und kein Programmantrag? Vor allem, wenn man jetzt schon der Presse sagt, wir vertreten das nach außen und wir kommunizieren das ganz klar nach außen. Warum machen wir das nicht als Programm? Naja, als Programmantrag hätten wir es dann auch tatsächlich in unser Grundsatzprogramm schreiben müssen und ich weiß nicht, ob es wirklich so sinnvoll ist, Dinge, die da schon drinstehen, jetzt ein weiteres Mal hineinzuschreiben, weil vieles von dem, was da steht in diesem Antrag, zumindest was ich beim Überfliegen gelesen habe, ja tatsächlich sich aus unserem Grundsatzprogramm eh schon ergibt. Dass es bei Positionspapieren diese Krux mit der einfachen Mehrheit gibt, das ist ein systematischer Fehler innerhalb der Piratenpartei, den wir tatsächlich mal fixen sollten. Das hat aber jetzt absolut nichts mit diesem Antrag zu tun. Das ist eine Diskussion, die wir extra und in Ruhe führen sollten. Aber ich glaube, da sind wir uns sowieso einig. Eine solide Mehrheit ist etwas anderes als 51%. Gut, Dankeschön, Sekor. Wir haben jetzt 22.01 Uhr. Bevor wir das heutige Mumble beenden, würde ich nochmal auf die Frage zurückkommen, die vorhin an Bernd gestellt wurde, nämlich was man tun kann, damit du erneut für den BUFO kandidierst. Ja, ich weiß jetzt nicht, von wem die Frage war oder ob die noch umfangreicher war, als ich du dargestellt hast jetzt gerade. Piratus 2 und sie war genauso kurz gestellt, wie ich es gerade wiedergegeben habe. Ja, das kann ich an der Stelle bestätigen, weil es ja von mir kam. Mich würde echt interessieren, wie ich dich motivieren könnte oder wie wir oder einige aus der Basis dich motivieren können, dass du wieder antrittst. Weil, also ich schätze deine Arbeit und mir würde schon sehr viel dran liegen, wenn du auch als Korrektiv in diesem BUFU bleibst. Okay, damit ist die Frage eigentlich schon fast ein bisschen präziser und genauer für mich greifbar, danke. Ich bin jetzt seit 2009. 2009 war ich im Landesvorstand mit wenigen Unterbrechungen bis davor jetzt BUFO-Zeit im Bundesvorstand. Und nachdem ich da jetzt das Jahr lang verdammt viel hauptsächlich im Hintergrund gearbeitet habe, wisst ihr ja alles, was passiert ist. Und wenn du sagst, als Korrektiv im Bundesvorstand, dann ist es extrem schwierig, als Korrektiv da aufzutreten, wenn man einfach irgendwo überall gekickt wird. Kurze Geschichte dazu. Bis heute bekomme ich jeden zweiten Tag Mails, wo ich um Freigabe gebeten werde für irgendwelche Pressemitteilungen. Und bis heute, obwohl ich schon mehrfach angemerkt habe, habe ich da keinen Pad-Account, komme ich nicht rein, obwohl ich schon mehrfach einen beantragt habe, um diese Freigaben zu erteilen. Und insofern kann man in der jetzigen Konstellation da, wenn die in der Art vielleicht auch wiedergewählt wird, nicht wirklich als Korrektiv auftreten. Ich finde es ganz schlecht. Ich habe das auch mehrfach kommuniziert. Ich habe da allerdings auch versucht, keinen Shitstorm für irgendwen draus zu machen. Und was man dafür machen kann, ist einfach, dass wir wieder mal die Werte der Piraten hochhalten. Dass wir sagen, der Bundesvorstand arbeitet intern, auch so wie er extern gesehen werden will. Und schaut nicht, dass da Fassaden existieren oder irgendwelche anderen Dinge existieren, sondern dass da wirklich diese durchgängige Transparenz weitestgehend da ist, die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, auch dass die Entscheidungen wirklich diskutiert werden. Wenn der Bundesvorstandssitzungen mit 20, 25 Minuten anschaut, mit 2, 3 Anträgen, dann kann man eigentlich nachvollziehen, wenn man weiß, wie es 2010, 2011 war, dass es eigentlich für die gesamte Arbeit, die da getan wird, viel, viel mehr Diskussionsbedarf gibt. Und der findet ja irgendwo statt, aber der ist nicht mehr nachvollziehbar. Also diese Richtung, dass wir wirklich wieder uns auf das Piratensein, das Ändern der Politik beziehen und das wirklich auch in der BUFO-Wahl dann abbilden, wäre ich wahrscheinlich sofort wieder dabei und würde wahrscheinlich nochmal 6 Jahre draufschmeißen. Dankeschön, Bernd. Das war eine erschöpfende Antwort. Jetzt haben wir 22.04 Uhr. Demzufolge werden wir am Ende der heutigen BUFO-Sprechstunde angelangt. Nachdem allerdings die Amtszeit des BUFO am kommenden Wochenende endet, überlasse ich heute mal Sekor, die BUFO-Sprechstunde zu schließen. Sekor, bitte. Ja, vielen Dank. Vielleicht eins, ich habe gerade gelesen, dass das Thema SH noch angesprochen werden soll, bitte unbedingt. Kein Thema. Der Bundesvorstand hat Kontakt mit der Fraktion in Schleswig-Holstein und wir haben uns darauf geeinigt, dass das definitiv schlauer ist, wenn das die Fraktion intern bearbeitet, verarbeitet und wir dazu nichts sagen. Demzufolge ist es, wir wissen, was passiert ist, wir haben so eine grobe Vorstellung, wie es dazu gekommen ist. Und alles andere wird sich finden. Lassen wir der Schleswig-Holsteiner Fraktion da einfach den Raum, den sie braucht. Ja, jetzt Bim, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich würde das Ende der letzten Bufo-Sprechstunde gerne dafür nutzen, mich einmal explizit zu bedanken. Und zwar bei allen Beauftragten, die in den letzten ja, fast 13 Monaten dafür gesorgt haben, dass die Piratenpartei weiter am Laufen gehalten wurden, für die Assistenten, die im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass unsere Dinge funktioniert haben, die wir angestoßen haben, die uns mit Infos versorgt haben, die sichergestellt haben, dass wir keine Termine und keine Issues vergessen, und für die und natürlich bei den Angestellten, die einen souveränen, ruhigen Job im Hintergrund machen, um einfach dafür zu sorgen, dass die Piratenpartei als Partei auch dann funktioniert, wenn der Bufo mal Urlaub macht, keine Ahnung hat oder sonst irgendwas Dummes tut. Ich möchte mich im Namen auch unseres gesamten Vorstands bei allen Unterstützern bedanken, bei denen, die in den letzten 13 Monaten mitgeholfen haben, dafür gesorgt haben, dass wir den Rücken frei hatten, die ihre Kritik so formuliert und geäußert haben, dass wir die Möglichkeit hatten, darauf zu reagieren, keine schützliert haben, sondern tatsächlich Nachfragen gestellt haben, die wir beantworten konnten. Das war unglaublich hilfreich. Das ist etwas, was sehr, sehr wohltuend ist. Demzufolge also meinen herzlichen Dank an euch alle. Klasse, mit euch zu arbeiten. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns alle in Würzburg. Vielen Dank und damit ist die heutige heutige Bufo-Sprechstunde beendet. Gibt es eigentlich am nächsten Montag eine mit dem neuen Bufo? Ja, das muss dann der neue Bufo kurzfristig selbst entscheiden. Ja klar, vielleicht der BIM oder sonst irgendjemand versucht, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.